Obwohl sie dilettantisch vorbereitet war, gelang die Provokation. Und der Völkische Beobachter, die Tageszeitung der NSDAP, meldete am 1. September 1939: Etwa um 20 Uhr am Donnerstag wurde der Sender Gleiwitz durch einen polnischen Überfall besetzt. Die Polen drangen mit Gewalt in den Senderraum ein. Es gelang ihnen, einen polnischen Aufruf in polnischer und zum Teil deutscher Sprache zu verlesen. Sie wurden aber schon nach wenigen Minuten von der Polizei überwältigt, die von Gleiwitzer Rundfunkhörern alarmiert worden war. Die Polizei musste von der Waffe Gebrauch machen, wobei es auf Seiten der Eindringlinge Tote gegeben hat. In der Tat ist bei dem fingierten Überfall ein Mensch gestorben. Florian Altenhöhner? Es hat ein Opfer gegeben. Und zwar wurde Tage zuvor ein Oberschlesier verhaftet, František Honjok, der dann im Sender umgebracht wurde, um einfach einen glaubwürdigen Beweis zu haben, dass tatsächlich Polen diesen Sender überfallen haben. Also eine sehr, sehr zynische Inszenierung. Und es ist aber nicht ganz klar, wer ihn, den František Honjok, ermordet hat. Ob tatsächlich Naujoks geschossen hat oder die Gestapo-Männer, die ihn verhaftet und dann zum Sender gebracht hatten. Nach der Mordaktion wurde Naujoks zum Abteilungsleiter im Auslandsnachrichtendienst des SD ernannt. Denn für Hitler lieferten der fingierte Überfall und weitere gezielte Provokationen der SS den vorgeschobenen Grund für den Einmarsch deutscher Truppen in Polen und damit für den Beginn des Zweiten Weltkriegs. Nur wenige Stunden nach dem Überfall, am 1. September, verkündete er auf einer von ihm für 10 Uhr einberufenen Sondersitzung des Reichstags den Kriegsbeginn. Die Rede wurde über den Rundfunk in die USA, nach Italien, Ungarn, Schweden, Dänemark, Norwegen, in die Schweiz, nach Jugoslawien und in das Protektorat Böhmen und Mähren übertragen. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Wer mit Gift kämpft, wird mit Giftgas bekämpft. In dem beginnenden Weltkrieg sollte das Radio zum ersten Mal eine zentrale Rolle übernehmen. Keine der gegnerischen Mächte konnte und wollte darauf verzichten, in der eigenen und in allen Weltsprachen ihre Sicht des Kriegsgeschehens darzustellen. Meist propagandistisch verzerrt, aber gelegentlich auch erstaunlich ehrlich. Goebbels, so scheint es, hat schon in der Weimarer Republik, als er dem Rundfunk seine besondere Aufmerksamkeit schenkte, an den kommenden und von den Nationalsozialisten unbedingt gewollten Krieg gedacht. Sein Ziel war es, die gesamte Rundfunkorganisation seiner Kontrolle zu unterwerfen. Das gelang ihm, als Hitler vom Reichspräsidenten Hindenburg zum Reichskanzler ernannt worden war, in kürzester Zeit. Die Voraussetzungen für die fast reibungslose Machtübernahme im Rundfunk hatten die Politiker der Weimarer Republik geschaffen. Das privatrechtlich organisierte Radio war ihnen nämlich schon lange ein Dorn im Auge gewesen. Im Mahlstrom des Untergangs glaubten sie, ein Massenmedium zu benötigen, das ihnen uneingeschränkt zur Verfügung stand. Unter der Regierung des Reichskanzlers Franz von Papen gingen die Sendeanstalten ab Sommer 1932 vollständig in Staatsbesitz über. 51% der Gesellschaftsanteile sicherte sich die Reichsregierung, 49% gingen in den Besitz der Länder über. Damit war der Boden für die nationalsozialistische Umstrukturierung des deutschen Rundfunks bereitet.